willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 36, 2013. Alle wollen spielen, genau. Zum Beispiel NEC möchte spielen mit Prominenten oder mit den Geschäften, um diese Prominenten eben zu bevorteilen. Bruce Schneier spielt mit der Kryptographie und bläst zum Gegenschlag. Die Münchner spielen mit New Linux bald, ja, PS4 und GTA, ja, die würden gern spielen. Und ich würde gern GTA 5 spielen. Ja, in einem kleinen, wie soll man das nennen? Studienwürfel, ja, da wollen die Studenten vielleicht spielen oder auch vielleicht nicht, ja. Und Miley Cyrus, tja, die spielt mit dem, mit den Hüften oder so, ja. Aber gut, um die einzelnen Themen, ja, klar. Es hat sich so eben mal wieder angeboten, dieser Titel, ja, weil eben, ja, es in der Tat so ist, dass zum Beispiel NEC IT Solutions jetzt hier, mit den, ja, Gefühlen oder mit den, Gefühlen, nein, aber, mit den, sagen wir mal, Leuten spielen wollen, die eben zum Beispiel ein Geschäft betritt. Ja, sie haben nämlich eine Kamera entwickelt, die sofort beispielsweise prominente Persönlichkeiten erkennt, ja, wenn die den Laden betreten, so dass man sofort hier den Mitarbeitern suggerieren kann, hier mehr sich um den zu kümmern, ja, also zu bevorteilen. So kann also jeder gleich erkennen, ja, wenn wichtige Personen reinkommen, und dann kann man die anderen ja im Regen stehen lassen. Ich meine, ich brauche euch nicht zu sagen, was ich davon halte, das habt ihr bestimmt schon jetzt herausgehört, ja. Ganz klar, wer so ein System einsetzt, das sollte seinen Laden dicht machen, ja. Meiner Meinung nach sollte jeder so behandelt werden, als ob er eine berühmte Persönlichkeit wäre in dem Laden. Ganz einfach. Ja. Nur so funktioniert's. Ansonsten kann man den gleich wieder zumachen. Ja, also solche Läden braucht keiner. Ja. Ursprünglich wurde übrigens die Kamera entwickelt, mit einem Verfahren, das Sicherheitsdienste und Polizeibehörden schon nutzen, um Kriminelle und Terroristen aufzuspüren. Ja, ja, genau. Ne? Oder andere unliebsame Leute. Ja? Vielleicht bald Regimekritiker in der Zukunft. Ne? auf jeden Fall funktioniert dieses System ziemlich gut. Ja? Und hauptsächlich ist das ein Software, ja, also die Kamera bzw. die Hardware, die da verwendet wird, ist wohl nur zweitrangig. Wichtig ist eben die Software, die von NEC entwickelt wird, und damit ist es dann eben möglich, unflätige Sachen da zu machen, wie den einen zu bevorteilen. Ja. Finde ich ziemlich übel. Also das sollten sich die Geschäftsinhaber dann doch vielleicht nochmal überlegen. Bruce Schneier, ja, der hat jetzt zum Gegenangriff geblasen, wegen dem NSA-Skandal, ja, und man hat es letzte Woche ja gehört, dass die Verschlüsselung geknackt wäre, dass die Internetprotokolle wie zum Beispiel SSL. Das ist erstmal falsch. Ja, das wird gern wieder in der Mainstream-Presse so angeführt, es ist furchtbar. Und wisst ihr, da ärgert's mich, dass die Rios-Wochensicht zum Beispiel nicht so viel Menschen erreicht, wie zum Beispiel die Tagesschau oder Tagesschau.de. Ja. Weil nämlich gerade auf Tagesschau.de hat gestanden, Verschlüsselung geknackt. Ja. Und auch in dem Artikel wurde es so dargestellt, als ob der Verschlüsselungsalgorithmus unsicher wäre. Ich kann der Tagesschau natürlich keinen Vorwurf machen, weil das keine Experten sind. Ich bin auch kein Experte, aber vielleicht sollte man die Experten auch hören, bevor man an solchen Artikel veröffentlicht. Die Verschlüsselung ist nicht geknackt. Was die NSA tut, ist Firmen erpressen oder unter Druck setzen, um Zugang zu zum Beispiel den Masterkeys für SSL zu erhalten, oder dass vor bzw. nach der Verschlüsselung die Daten abgreifbar sind. Es ist ja so, dass zum Beispiel SSL Ja, nur die Daten auf dem Transportweg verschlüsselt. Danach werden die ja unverschlüsselt abgelegt, beziehungsweise danach müsste eigentlich eine Verschlüsselung greifen, die die Firma beispielsweise nutzt, um die Daten auf ihrer Festplatte abzulegen. So sollte das normalerweise sein. SSL selbst ist nur für die Übertragung und auch die anderen Protokollverschlüsselungen, die hier angeblich geknackt wurden, ja, sind solche Übertragungsverschlüsselungen. Hier wurde nichts geknackt, hier wurde mit Betrug, ja, Schlüssel ergattert, ja, und damit eben oder eben die Wege umgangen und damit eben die Verschlüsselung zwar ausgehebelt, aber nicht geknackt. Das kann die NSA nicht. Jedenfalls noch nicht. Wird sicherlich noch etliche Jahre dauern. Manche sagen 10, manche sagen 20, manche sagen sogar 50 Jahre, bis so ein AES 256 geknackt ist. AES 512 natürlich dann noch wesentlich länger. Also, und hier sagt hier Bruce Schneier, um jetzt mal wieder auf den eigentlichen Artikel zurückzukommen, dass man sich eben auch dagegen wehren muss. Und Verschlüsselung ist da auf jeden Fall eine Methode. Sowieso ab von diesem SSL-Verschlüsselungs, ja, Betrugsskandal, den die NSA da macht, ist das Verschlüsselung wie zum Beispiel GPG, GnuPG, also nicht davon betroffen sind und auch lokale Verschlüsselung beispielsweise von Dateien, die dann übertragen werden im Internet, sind so nicht knackbar von der NSA her. Und das sollte einem auch klar machen, dass Verschlüsselung das wichtigste Tool ist. Ich möchte sogar sagen, die wichtigste Waffe ist in dem Kampf gegen die NSA-Überwachung. Ja. Und das hat auch noch ein anderer Grund, denn auch wenn die Daten, selbst wenn so eine Verschlüsselung, also quasi durch Erlangen von Master Keys oder Ähnlichem umgangen werden muss, so bedeutet das mehr Arbeit für die NSA. Je mehr Menschen also stark verschlüsseln, desto mehr Aufwand wird es sein für die NSA und irgendwann wird das System dann eben auch kollabieren oder zumindest nicht mehr rentabel sein, wo die dann in den Hintergrund gedrückt werden. Ja. Ich habe ja auch, ich glaube, schon mal erzählt, früher gab es mal eine Aktion, wo eben zum Beispiel überwacht wurden die Mails, das wird ja schon eine ganze Zeit lang gemacht, nach Stichworten, um eben dem Datentraffic eben Herr zu werden. Heute gibt es eben andere Möglichkeiten. Damals hat es eben ausgereicht, dass man zum Beispiel unter jede Mail einfach so ein paar Buzzwords eingesetzt hat. Ja, zum Beispiel Terroranschlag, Bombe, Bundeskanzler, Präsident und so weiter und so weiter. Ja. Und damit wurde, das übrigens auch für Telefongespräche gegolten hat, ja, damit wurde diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt. Wenn das eben viele Leute machen, dann ist eben diese Überwachung nicht mehr möglich, weil es eben zu viele Daten sind, die anfallen. Und ich möchte mal sagen, dass diese Aktion, zu der damals auch der Chaos Computer Club aufgerufen hat, durchaus erfolgreich war, denn offenbar hat eben da diese Organisation, die eben diese Überwachung gemacht haben, nicht genug Kapazität gehabt, um das alles zu tun. Das hat man wohl auch gemerkt. Ja, also so sieht es aus. Deswegen verschlüsseln, verschlüsseln, verschlüsseln. Und Pluschneier sagt hier auch, dass nicht nur die Benutzer da aufgerufen sind, was dagegen zum Beispiel zu machen, sondern zum Beispiel auch Beschäftigte in Firmen, die zum Beispiel zu einer Installation von Hintertüren gedrängt werden in ihren Produkten, in ihrer Software, dass die den Mut haben, ja, auch das an die Öffentlichkeit zu bringen, quasi auch als Whistleblower sozusagen agieren und dann sagen, ja, ich wurde unter Druck gesetzt, um hier eine Hintertür einzubauen, damit man hier dagegen vorgehen kann. Und gerade Firmen außerhalb der USA, da ist es nicht nur das gute Recht, und da hat die NSA, da können die sich auf den Kopf stellen und heulen, ja, die haben da keine Möglichkeit, diese Entwickler weiter unter Druck zu setzen. Und dass da dann eben auch gesagt wird, hier, ich wurde aufgefordert, auch wenn es vom Chef ist, ich wurde aufgefordert, eine Hintertür einzubauen, das geht nicht, ja, ab in die Öffentlichkeit damit, und dann kann da aktiv auch was dagegen gemacht werden. Außerdem sollen auch soll auch die Infrastruktur geprüft werden, so dass zum Beispiel neue Protokolle oder sowas, das habe ich ja auch schon öfters mal gesagt, ja, neue Protokolle und Systeme verwendet werden, offene Protokolle und Systeme, die transparent sind. Der Verzicht übrigens, so auch Punkt Schneier, von Open Source Software ist absolut unverzichtbar und das einzige Mittel, um halbwegs Sicherheit zu erreichen, denn Closed Source Programme, vor allem wenn sie aus den USA kommen, muss man davon ausgehen, dass dort irgendwo eine Schwachstelle ist, die die NSA ausnutzen kann. Denn gerade in den USA, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, sind die Firmen gesetzlich dazu verpflichtet, so etwas zu machen, wenn die NSA eine Anfrage stellt. Nicht greifen tut es bei Open-Source-Programmen, weil es erstmal im Source-Code vorliegt. Da gelten andere Gesetze. Das war übrigens auch damals der Grund, warum manche Sachen nur Open-Source exportiert werden durften. Ein Fall war ja GPG beispielsweise, wegen Export von Verschlüsselung, von starker Verschlüsselung, und dann eben im Ausland kompiliert. Das ist nämlich auch so ein Grund, da kann auch nichts eingebaut werden, und selbst wenn man da einen Entwickler dazu zwingen würde, etwas einzubauen, würde es nichts bringen, weil die Open Source Community sofort dieses feststellen würde im Source Code. Und damit nicht nur das Programm geächtet wäre, sondern da wäre dann auch unter Umständen wieder Stoff vorhanden, um die NSA sogar in den USA zu verklagen. Also das ist auch bisher noch nicht passiert. Und Bruce Schneier selbst verwendet unter anderem GPG. Das ist, wie gesagt, das wichtigste Programm überhaupt momentan. Silent Circle, das ist eine Ansammlung von Sicherheitssoftware, nicht zu verwechseln jetzt mit diesem Silent Circle Maildienst, der eingestellt wurde, vorsorglich. Tails Linux benutzt er auf der CD bzw. SSD, ich weiß nicht genau, OTR-Verschlüsselung, damit zum Beispiel das, was ich auch vorgestellt habe, Jabber, zum Beispiel für Android. Und auch Pigeon unterstützt das mit einer OTR-Verschlüsselung. Damit ist gewährleistet, dass durch die Perfect Forward Secrecy Methode auch es nicht möglich ist, zum Beispiel für die NSA einen SSL Master Key zu erzwingen. Dadurch könnte man nur wenige Textzeilen quasi lesen, und dann wird ja wieder umgeswitcht auf einen neuen Key. Meistens ist es sogar so, dass bei dieser OTR-Verschlüsselung sehr, sehr viele Wechselvorgänge stattfinden während der Konversation, so dass hier es auch keinen, sag ich mal, vernünftigen Masterkey geben kann, bei dem man dann die ganze Kommunikation entschlüsseln kann. Das geht nicht. Und Bleachbit und TrueCrypt benutzt er. Auch bei TrueCrypt, da habe ich schon etwas gelesen. Ja, es ist Open Source, es ist free in Open Source. Allerdings gab es da immer mal wieder Kritik. Ja, da würde ich euch empfehlen, ich hab die Kritik noch nicht so ganz verstanden, aber da würde ich euch mal empfehlen, vielleicht prism-break.org aufzurufen, beziehungsweise mal in der Free Software Foundation fsf.org zu schauen, was hier speziell hier an TrueCrypt kritisiert wird, ja. Beispielsweise schreibt hier prism-break.org schreibt hierzu, Moment. Ah ja, genau. Auch wenn TrueCrypt wie freie Software aussieht, mehren sich die Bedenken wegen der Lizenz, die auch verhinderte, dass es in Debian integriert wurde, in Debian Linux. Ja. Außerdem wird TrueCrypt in einer Closed Source Fashion entwickelt, also so eine Art Closed Source, ja. Das heißt deswegen Auch wenn der Source Code frei verfügbar ist, wird es eben weniger Beachtung in der Community hervorrufen als ein vollständig offen entwickeltes Projekt. Ja. Gut. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen, dass deswegen TrueCrypt ausscheidet deswegen. Ja. Gerade im Moment wird der TrueCrypt Source Code sicherlich von vielen Experten ganz genau geprüft werden. Und ich kann mir da nicht vorstellen, dass hier wirklich ernsthaft ein Problem existiert bei TrueCrypt. Ja. Gut, das überlasse ich jetzt aus. Bruce Schneier jedenfalls verwendet TrueCrypt. Ich finde eigentlich TrueCrypt auch gut wegen den zwei Container-Systemen. Ja. Und er benutzt noch weiter auch noch Bleachbit mit dazu. Ja. Gut, damit lasse ich es mal bewenden bei diesem Problem. New Linux gibt's hier in München statt Windows XP, ja. Windows XP läuft ja jetzt aus, die Unterstützung von Microsoft, damit gibt es keine Sicherheitspatches, damit kann auch die Verwendung absolut nicht mehr empfohlen werden. Am 8. April 2014 wird endgültig der Support für Windows XP eingestellt und die bayerische Landeshauptstadt fängt jetzt an hier für die PCs, auf denen bisher Windows XP eben genutzt wurde, an diese Leute Linux-CDs zu verteilen auf Ubuntu 12.04 LTS-Support. Das geht bis April 2017, also ist noch einigermaßen hin. Und die kriegen eben kostenlos diese Linux-CDs, um ja einen sicheren Umstieg auf ein System zu gewährleisten, damit eben Windows XP nicht noch weiter verwendet wird, weil eben Windows XP dann als kann also nicht mehr als sicher gelten, als ob das jemals als sicher gelten konnte. Ne? PS4 und das GTA-Dilemma, ja. Ich glaube, ich habe es in einer Sendung sicherlich schon mal angesprochen. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber schadet nichts, wenn ich das mal jetzt nochmal genauer durchleuchte. Ich glaube, bei der Gamescom-Sendung habe ich es angeschnitten. Ja, das Problem ist, die PS4 kommt ja bald auf den Markt und GTA 5, das kommt schon sehr bald auf den Markt. Ja, noch diesen Monat wird es erscheinen. Ich muss mal schauen, ich glaube, war das am 19. September? Schauen wir mal. Kein Erscheinungstag angegeben. Doch, 17. September. Am 17. September wird es erscheinen. Und viele warten natürlich ganz, ganz arg darauf, auf dieses GTA 5. Ich übrigens auch. Das Problem ist eben, dass GTA 5 nicht auf der PS4 läuft. Also in der Tat ist es so, dass das aktuelle Spiel nicht auf der aktuellen Konsole läuft. Das verwundert mich zwar bei Rockstar nicht, aber in dem Fall ist es doch wirklich sehr, sehr komisch. Da kommt also der absolute Top-Titel, und das ist ein absoluter Top-Titel, das wird wieder alle Rekorde sprengen. Ja? Und Sony hat's da versäumt, mit Rockstar irgendwie einen Vertrag zu schließen, dass eben GTA 5 zusammen auf der PS4 startet. Ja, da hätte man gerne einen riesen Starttitel draus machen. Stattdessen kommt GTA 5 auf der PS3. Auf der PS3. Begründung von Rockstar. Klar, es gibt so viel mehr PS3-Konsolen. Bei PS4 gibt es ja noch überhaupt gar keinen Markt. Und wir wollen halt große Stückzahlen verkaufen, deswegen haben wir uns entschlossen, das auf der PS3 rauszubringen. Hätte man aber trotzdem können eine PS4-Version zeitgleich starten, oder zumindest mal, wenn die PS4 dann auch erscheint, dass man da eben auch eine PS4-Version im Angebot hat. Ich glaube, im Oktober soll die PS4 kommen, wenn ich das richtig weiß. Oder sogar noch im November. Ja. Das heißt sogar noch, ne? Also entweder, ich glaube Oktober war es. Oktober. Und ja, das sollte man vielleicht überdenken. Gut, ich meine, bei mir ist es ein Problem, das werden vielleicht nicht ganz so viele haben, weil natürlich die Firma geht aus davon, jeder hat eine PS3. Ja, jeder hat eine PS3. Gut, meine PS3 ist geschrottet. Schon seit 2 Jahren. Ich habe nicht eingesehen, mir eine neue PS3 zu kaufen, wenn die PS4 schon vor der Tür steht. Und jetzt habe ich eben das Problem, ich würde gerne GTA 5 spielen und kaufen. Aber ich kann es nicht. Und ich müsste mir also jetzt eine PS3 kaufen, um GTA 5 zu spielen, und dann nächsten Monat ein PS4, damit ich eine neue Konsole habe für die neuen Spiele. Nein. Und die PS4 ist nicht abwärtskompatibel. Ja, nein, das mache ich natürlich nicht. Ja. Jetzt stehe ich aber auch vor dem Dilemma, was tun? Auf GTA 5 verzichten? Ja, oder warten, bis eine grottische Umsetzung auf dem PC rauskommt? Oder eben hier dann die PS4 kaufen, die neue Konsole. Ja. Beides zusammen, das will ich nicht. Und dafür so viel Geld gebe ich nicht aus für ein Spiel. Da würde mich ja GTA 5, würde mich ja dann, wenn ich die billigste Version nehmen würde, PlayStation momentan im Angebot für 169, ja, Straßenpreis mit den, ich glaube, 5 GB oder 8 GB Speicher. Mehr brauche ich nicht. Ich habe eine Festplatte hier liegen, die man einbauen kann dort. Und also 170 und dann kommen nochmal 70 Euro etwa für das GTA 5 dazu. Dann sind wir bei 240 Euro für GTA 5. Muss ich da jetzt noch was sagen? Nee, ne? Ist schon Mist. Ist schon ein großer Mist. Und ich meine, ich möchte auch die PS4 haben, weil dann ins neue Game rauskommt. Gerade Battlefield 4 wird natürlich auf der PS4 grandioser sein als auf der PS3. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Und ich finde das alles also sehr, sehr unbefriedigend und hoffe, ja, es gibt eigentlich nichts zu hoffen. Ja, es gibt nichts zu hoffen, weil es wurde schon klar gesagt von Rockstar, dass es erstmal kein GTA 5 auf der PS4 geben wird. Das heißt natürlich nicht, dass es vielleicht irgendwann kommen wird, aber erfahrungsgemäß wird es Rockstar so machen, dass dann irgendwann ein Zusatzteil kommt oder so, was weiß ich, Los Santos Stories, ja. Und dass das dann auf der PS4 erscheinen wird. Gut, kann man nichts machen. Übrigens, GTA 5 wird das teuerste Videospiel aller Zeiten oder ist bereits das teuerste Videospiel aller Zeiten. Ist ja im Prinzip schon fertig. Und das heißt 266 Millionen US-Dollar hat das Videospiel gekostet. Das teuerste Videospiel bisher, das es gab. Ja. Und Moment mal, ich muss mal schauen hier. Also hier, das Videospiel, das am nächsten dran ist an Grand Theft Auto 5, ja, ist Star Wars The Old Republic. Das hat 200 Millionen Dollar gekostet. Das sind nochmal 66 Millionen mehr. Ja. Boah, ich muss schon sagen, das ist ja nicht so schlecht. Also man kann schon einiges verlangen, würde ich mal sagen. Ja. Naja. Also auf jeden Fall kann man hier auch erwarten, dass das Spiel absolut alle Verkaufsrekorde brechen wird. Man hat ja schon die Trailer und die Vorberichte gesehen und da ist eigentlich klar, was abgeht, ja. Und es wäre auch, alles andere würde mich auch sehr, sehr wundern, weil jeder GTA-Teil war bisher das absolute Nonplusultra, nicht nur was die Verkaufszahlen angeht und nicht umsonst. Ich spiele heute noch, ich konnte nicht widerstehen, hab mir nochmal, obwohl ich ja die PS3-Version habe, konnte ich nicht widerstehen, mir auch nochmal die Episodes zu holen von GTA 4 auf dem PC, ja, damit ich das wieder spielen kann, weil das ist einfach super genial. Ja, so, und kurios, kurios, der Study Cube. Ja, so eine kleine Ein-Mann-Zelle, nicht größer als eine Telefonzelle. Ja, und dort kann man dann geräuschlos sich dem Studium hingeben. Ja, vor allem halt in Gebieten, wo es immer ziemlich laut ist, ist es perfekt. Da hat man dann einen Platz, wo man ungestört arbeiten kann, ja, lesen kann, etc. etc. Und ich finde es eine ganz gute Sache. Es ist aber wirklich ziemlich eng. Und ja, also ich finde es gut, vielleicht gerade fürs Podcasten, ja, weil hier ist die Geräuschkulisse manchmal so laut, ja, dass ihr das sogar manchmal hört im Podcast. Und deswegen muss ich schon sagen, also wäre vielleicht gar nicht schlecht, auch für Podcaster, ja. Das ist doch was, ne? Naja. Schauen wir mal, also ich wäre hier interessiert, wenn das Teil nicht so teuer wäre, beziehungsweise gut, es ist zwar eigentlich nicht teuer, jedenfalls nicht dort, wo es hergestellt wird, nämlich in China. Aber ja doch, es ist teuer. 2.164 Dollar kostet das Ganze. Ja. Ja. Gut. Ich mache mir vielleicht das selbst, ja. Ist ja. Also ich glaube, das würde ich für 200 € hinbekommen, sowas zu machen. 200, 250 € inklusive Schalldämmung und allem drum dran. Das ist eine gute Idee, Mensch. Okay, und zum Schluss habe ich noch was ganz, ganz Witziges für euch. Und zwar ein Video, das zeigt, warum Twerking ausschließlich von Miley Cyrus gemacht werden sollte. Denn Miley Cyrus kann das. Die unfreiwillige Darstellerin in dem Video allerdings hat da, naja, so die Probleme mit diesem Twerking. Ja, und das nimmt kein gutes Ende. Ich sag's gleich. Ja. Okay, damit sind wir wieder am Ende von der Rios Wochensicht. Es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, könnt ihr die mir gerne schicken. Die nehme ich gerne auch in den nächsten Sendungen dann auf. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus Wochensicht. Einfach um Rios Wochensicht eingeben. Rios Wochensicht oben in der Suche. Und schon findet ihr die Seite. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben. rio@zenetcast.com, ryo@zenetcast.com, und ihr findet die ganzen Links und Informationen, besonders wichtig natürlich die Links für das Tracking-Video, klar, ne? Findet ihr auf wochensicht.zenetcast.com, wochensicht.zenetcast.com, und immer bitte auf die Mehrzahl achten, zenetcasts.com, ja, mit S, ganz wichtig, schon landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.